Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 467 Nova Communicatio. Thema heute: Huawei stellt neue Hardware vor und die hat's in sich. Die News waren diesmal nicht ganz so umfangreich, weil es gab ja nicht wirklich so viel diese Woche, finde ich, zumindest nichts wirklich Aufregendes. Das, was aufregend war, das habe ich hier natürlich reingepackt. In der Community hingegen gab es schon einige Sachen und natürlich die App der Woche. Und das wird... Nein, ich verrate noch gar nichts. Ich verrate noch überhaupt nichts. Nun gut, ich komme mal gleich zu der ersten Geschichte. Eigentlich sollte das Thema heute was ganz anderes sein, aber das verschiebe ich auf nächste Woche, auch weil es doch relativ umfangreich werden wird. Ja. Aber das war ziemlich schnell klar, dass heute ein anderes Thema die Nummer 1 wird, nämlich dass Huawei Nova 5, ja, und nicht nur das, neuer Prozessor hat Huawei vorgestellt und auch ein neues Tablet, das MediaPad M6. Also zunächst mal zum Nova 5, das Teil ist der neue Mid-Range-Hammer. Unglaublich. Also zunächst mal, es gibt drei verschiedene Versionen von dem Nova 5. Übrigens, Nova, das ist für mich ein Name, der in dieser Zeit extrem passend ist. Und mal gucken, das wird vielleicht auch dann eine ganz neue Generation von Smartphones bei Huawei einleiten. Der Name Nova ist möglicherweise da ein kleiner Hinweis darauf, ja. Das Gerät ist, ich sag's gleich vorneweg, hauptsächlich für China vorgesehen. Ich habe aber keinen Zweifel daran, dass es auch nach Europa kommt, früher oder später, in der einen oder anderen Version. Ich würde sogar sagen, vielleicht als Nova mit eigenem Betriebssystem, wenn es soweit ist, für unsere Gebiete. In China wird dies natürlich rauskommen, wie gewohnt, ohne Play Store. Dort gibt es sowieso den Play Store von Google nicht bei diesen Huawei-Geräten und auch bei den meisten anderen Geräten. Und von daher wird es dort sicherlich sehr interessiert aufgenommen werden. Die technischen Daten sind sehr interessant und ungewöhnlicherweise fange ich jetzt mal bei dem Nova 5 an und nicht etwa bei dem Nova 5 Pro, denn das Nova 5 hat gleichzeitig auch eine sehr interessante Neuerung da mit drin und das ist der Prozessor. Faszinierend, nicht? Das ist nämlich ein kleines Wunderwerk. Das Teil schlägt bei Benchmarks doch tatsächlich sogar den großen Bruder, also den High-End-Prozessor Kirin 980 und auch den Snapdragon 855 in der AI-Funktion. Also da gibt es ja so spezielle AI-Benchmarks, wo eben Leistungsdaten geprüft werden, die speziell für AI-Verarbeitung von Daten notwendig ist. Dafür hat hier auch Huawei diesen NPU-Zusatz entwickelt. Ja? Und der ist eben in der neuen Generation sogar bei diesen Mid-Range-Prozessoren, denn der Kirin 810, der da drin arbeitet, der ist auch ein Mid-Range-Prozessor. Das zeigt, sieht man ja auch an der Nummer. Ja, also die 800er-Reihe ist eben die Mid-Range, die 900er-Reihe eben die High-End-Prozessoren und dass dieser Mid-Range-Prozessor alle Top-Prozessoren im High-End-Bereich gnadenlos wegfegt, was die AI-Operationen betrifft, das bedeutet, dass man hier auf einen Schwerpunkt gesetzt hat bei der NPU. Und da können wir sehr, sehr gespannt sein drauf, was der High-End-Prozessor dann bringen wird in der 9er-Reihe. Bei der neuen Generation Mate 30 gegen Ende des Jahres, da kann man sich schon mal auf was gefasst machen. Das Huawei Nova 5 hat ein, Moment, jetzt muss ich mal gucken, das ist ein, hier ein bisschen verwirrend, dass ich die jetzt nicht durcheinander bringe. Also zunächst mal ein 6,39 Zoll Display mit 2340 x 1080 Pixeln und Entschuldigung, dass ich hier jetzt gerade so rumgucke, weil das ist wirklich furchtbar, dieser Artikel, furchtbar angeordnet, ja. Katastrophe ist das. Ich würde fast sagen, das ist ja... Also beide kommen, sowohl das Pro als auch das Nova 5 kommt mit einer 32 Megapixel Front-Facing Kamera und eine 4 in 1 Pixel Technologie. Hinten wird ein 48 Megapixel Sony Primärsensor genutzt, ein 16 Megapixel Super Wide Lens und ein 2 Megapixel Sensor, um eben Tiefe hinzuzufügen. Das bedeutet, das ist so eine Time of Flight Kamera, also eine Triple Cam. Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Achso, ja, genau, hätte ich jetzt fast unterschlagen. Und es ist noch eine 2-Megapixel-Makro-Linse drauf, die sitzt nebendran, sodass also noch nahe Aufnahmen ebenfalls sehr gut gemacht werden können. Ich weiß nicht, warum man sich da für eine Makro-Linse entschieden hat. Ich hätte lieber noch eine Telefoto-Linse genommen. Keine Ahnung, was da der Hintergrund ist. Ganz verstehen tue ich das nicht, aber okay, bei der Präsentation wird man sich sicherlich noch ansehen können, warum die da eine Makrolinse genommen haben. Vielleicht um diese Schmetterlinge aus der Werbung besser ablichten zu können. Ne? Naja. Gut, dann kommen wir mal zu den Preisen. Also nee, zunächst mal noch der Speicher. Genau. Das Huawei Nova 5 kommt in einer Version 8 GB RAM, 128 GB Storage, nur. Ja, also sonstige Auswahl-Dinger gibt es da nicht. 8 GB RAM, 128 GB Storage für $407. Das ist gar nicht schlecht. Also da kann man echt nicht sagen, bei diesen Leistungsdaten, also Kameras und so weiter und vor allem eben bei der Geschwindigkeit, die eben dieser neue Kirin-Prozessor bietet, ist das wirklich sehr, sehr interessant. Die Prozessoren oder das ist Pro, das kommt dann mit einem Kirin 980 Chipsatz, wie auch die großen. Ja. Also die großen, sage ich, die Top-Geräte. Ja. Und damit ja, kann man von der Geschwindigkeit her natürlich auch hier in dieser Region Sachen erwarten. Da gibt es mehrere Versionen davon. Einmal 8 GB und 128 GB Storage für 436. Also ihr hört eine kaum teurer 8 GB RAM, 256 GB Storage für 494. Und 8 GB 256 Storage in der Limited Edition, Special Limited Edition, was da Limited draus sein soll, weiß ich noch nicht genau. Der kommt auf 552. Ach so, ja, das sind kostenlose Bluetooth-Kopfhörer dabei. Naja, okay, wenn man es braucht. Die Farbe ist ja wirklich göttlich. Also beim Pro leider gibt es diese Farbe offenbar nicht. Ah doch, gibt es auch wie das Pro, das Nova 5. Ja. Und da ist bei mir absoluter Favorit Dilemma Forest. Dilemma Forest. Geil. Ist der Hammer. Oh Mann. Nun ja, also dieses Pro ist kriegt hier meiner Meinung nach die Show gestohlen. Ich wüsste auch jetzt gar nicht, welches ich kaufen würde, weil es ist ja wirklich nicht besonders teuer. Also nicht viel teurer. Aber ich glaube, ich würde doch lieber dieses Nova 5 nehmen. Ne? Statt eben dieses 5 Pro. Dann gibt es noch das Nova 5i. Da sind auch andere Kameras verbaut. Ja, 24 Megapixel als Primärsensor, 16 Megapixel Ultraweitlinse und 2 Megapixel Tiefensensor. Und da ist ein Kirin 710 drin, also die etwas ältere Version des Midrange-Prozessors sozusagen. Es ist klar abzusehen, dass das dann natürlich auch etwas günstiger wird, das Gerät. Da gibt es die 6 GB Version und 128 GB Storage für $291 und 8 GB mit 128 GB Storage für €319. Die Preise sind gut. Man muss bedenken, das sind keine Honor-Geräte, das sind Huawei-Geräte. Von daher sind die Preise schon mehr als cool. Ja, und der Prozessor 810, der hat auch an anderer Stelle für Schlagzeilen gesorgt. Schnellster AI-Prozessor, schneller als Kirin 980, schneller als Helio P90 MediaTek und schneller als Snapdragon 855 in AI-Benchmarks. Das ist wirklich der Hammer. Keine Ahnung, aber wie die das gemacht haben, aber eins steht fest, das zeigt wieder die Richtung, die hier schon vorgegeben ist, und der neue High-End-Prozessor Ende des Jahres wird den Snapdragon wie erwartet aus dem Wasser pusten. Das kann man jetzt wohl deutlich schon sagen, denn alleine schon der Mid-Range-Prozessor pustet den schon bei einigen Bereichen aus dem Wasser. Das ist doch was. Aber Huawei hat noch was anderes vorgestellt, und zwar neue MediaPads. Das Huawei MediaPad M6 8,4 Zoll und M6 10,8 Zoll sind neu gezeigt worden, und die sollen auch entsprechend Power bieten, die eben mit dem Snapdragon 855 in etwa identisch sind, weil eventuell sogar ein bisschen mehr, ein bisschen schneller in manchen Gebieten, weil die eben auch mit dem Kirin 980 High-End-Prozessor ausgeliefert werden. Auflösung bei beiden Displays 2560 x 1600 Bildpunkte, also gar nicht so schlecht, 16:10 Format, und damit ist es eine recht gute Auflösung, unglaublich. Die Modelle gibt es mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 oder 128 GB Storage. Es gibt eine Version mit LTE an Bord und auch 4G natürlich. Und auch eine 13-Megapixel-Kamera ist auf der Rückseite und eine 8-Megapixel Front-Facing-Kamera, also auch in dem Tablet zwei Kameras, wenn man es braucht. 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, ja, USB-C, Dualband, WLAN, Bluetooth 5.0 und wie gesagt auch Versionen mit LTE-Unterstützung. Die Akkulaufzeiten sollen ebenfalls sehr, sehr gut sein. Bis zu 11 Stunden Videowiedergabe beim kleinen Modell und 12,5 Stunden sogar beim 10,8 Modell. Keine Ahnung wieso, wahrscheinlich eine andere Display-Technologie. EMUI 9.1. Und jetzt wird hier angegeben Android 9.0 Pi. Keine Ahnung, ob das noch aktuell ist. Vermutlich wird, es könnte durchaus auch sein, dass da noch was sich tut in dem Gebiet, aber offenbar scheint das Modell schon vorher eingereicht worden zu sein, und damit würde es dann natürlich versorgt werden. So, und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Einstiegspreis für das MediaPad ist in der kleinsten Version €260. Die Tablets kommen auch in Deutschland auf den Markt. Und damit wird ein neues Top-Tablet zu haben sein, wenn man die große Version nimmt mit 10,8 Zoll und entsprechend der großen Ausstattung 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB, ist es zwar jetzt, naja, wenn man es mal mit Handys vergleicht, immer noch etwas mau, ja, aber wenn man es im Android-Tablet-Bereich sieht, ist es sehr, sehr, sehr gut. Ja. Naja, okay. Micro-SD-Karten werden übrigens bei beiden möglich sein. Von daher wird zumindest der Datenspeicher noch weiter ausgebaut werden können. Beim Tablet kann man auch sicherlich ins Auge fassen, dass man beispielsweise daheim auch eine externe Festplatte anschließt. Das dürfte kein Problem sein über die UTG-Funktion, wie ich das jetzt auch sehe. Mein Smartphone läuft auch eine externe Festplatte wunderbar dran. Kein Problem. Also, da kann man was davon erwarten und ich finde, das ist eine schöne Sache. Der Preis ist sehr, sehr gut. Das wird wirklich möglicherweise ein Kandidat sein, weil hier ist ein altes Tablet, das das wird nur noch als Fotorahmen benutzt in Zukunft, weil das einfach das ist bei Android 4.4.2 hängen geblieben. Also eigentlich sollte man das gar nicht mehr online bringen. Deswegen wird das ein Offline-Bilderrahmen werden, der dann immer Bilder wiedergibt, eventuell auch Videos, die eben auf Speicherkarte hier dann eingefügt werden. Und dann habe ich ein schönes Gimmick wieder. Aber so zum richtigen Nutzen, Spielen oder sowas, kann man das eigentlich nicht mehr machen. Und deswegen muss es ersetzt werden. Und da ist das hier ein heißer Anwärter, weil bei dem Preis und vernünftigen Leistungsdaten kann man das schon vielleicht in Betracht ziehen. Mal sehen. So, also, das ist das mal, was Huawei Neues im Petto hat. Sehr schön zu hören und zu sehen, dass die das vollkommen ignorieren und weiterhin Top-Geräte bringen mit super Leistung für wenig Geld und den anderen das Fürchten lehren, trotz aller Drohungen und Erpressungen. Tja. Zu Tablets, Android-Tablets, schön, dass Huawei das MediaPad M6 auf den Markt bringt, denn Google bringt keine mehr auf den Markt. Google gibt Android-Tablets auf, das wurde auch in der Community schon gepostet. Google macht keine Tablets mehr jetzt. Das war natürlich auch abzusehen, dass das passieren wird. Das haben die Spatzen ja schon von den Dächern gezwitschert. Ja. Geschrieben hat es der Andi zuerst in der Community und ich finde, das war abzusehen. Das war auf Ansage, denn zuerst wurde ja gar kein Android-Tablet mehr rausgebracht. Auch das letzte, der Pixel Slate, war ja mehr oder minder hier dann kein echtes Android-Tablet mehr. Die Wahl auf Chrome OS zu setzen, fand ich eigentlich ganz vernünftig. Aber der Formfaktor war wohl hier bei den Google-Verantwortlichen dann schon in Ungnade gefallen. Ich hätte gedacht, ich hatte zuerst vermutet, die Android-Tablets sind tot und Google setzt jetzt auf Chrome-Tablets. Stattdessen stellen die aber alle Tablet-Formate ein, keine Android-Tablets und keine Chrome-Tablets, nur noch Laptops werden produziert mit Chrome. Möglicherweise auch, und das sieht man vielleicht auch wegen dem neuen Android Q, ja, dass vielleicht auch Android-Laptops rauskommen werden. Ja? Mal gucken. Da spekuliert zwar momentan die Presse noch, dass das Chrome OS-Geräte sein werden, aber ich bin mir da nicht mehr sicher, weil eben hier Android Q auf einmal mit einem Desktop-Modus kommt, wo Google das doch die ganzen Jahre überhaupt abgelehnt hat und gesagt hat, nein, Android ist nur für Tablets. nur für Touchgeräte und nicht für Computer. Und jetzt bringen die in ihrem eigenen System einen PC-Modus raus. Das lässt doch irgendwo auch darauf schließen, dass vielleicht der nächste Laptop, der von Google dann kommt, von der neuen Entwicklungsabteilung, die jetzt ja gegründet wurde, dass der dann ebenso gar nicht mehr unter Chrome OS läuft, sondern tatsächlich unter Android OS. Das wäre doch mal was. Ja. Und dann hätte ich auch nicht mehr so viel Angst, dass ständig irgendwas geändert wird, wo dann der Desktop-Modus nicht mehr richtig funktioniert, ja, so wie jetzt hier mit dem Mikrofon, ja, das ist der Fluch, ja, jetzt musste ich den alten Laptop wieder auspacken, ja, und nehme jetzt erstmal auf dem Laptop wieder die Stimme auf, während ich hier am Computer, Smartphone im PC-Modus hier recherchiere und so weiter. Das zeigt natürlich, dass es immer wieder passieren kann. Ich weiß nicht, wo das Problem war. Ich konnte es immer noch nicht feststellen, ob das durch ein Systemupdate kam oder eben durch ein Update von dem Aufzeichnungsprogramm. Ich vermute aber, dass es eben ein OS-Fix war. Das war ein Security-Update, das da kam, und schon hat das USB-Mikrofon am Smartphone über den Adapter hier nicht mehr funktioniert, was vorher einwandfrei geklappt hat. Tja, so sieht's aus. Kann auch an dem neuen Audiosystem liegen, das da ja jetzt aktiviert wurde. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall. So ist momentan die Lage. Und ob und wie sich das ändert, weiß ich nicht genau. So ist es halt, wenn man in Mini-Nischen sich versucht breit zu machen. Da ist man dann eben immer in der Gefahr, einfach nicht berücksichtigt zu werden. Ja, und das sieht man ja immer wieder. Auch andere User haben da das Nachsehen. Ja, da komme ich dann gleich nochmal dazu. Gut, ich komme jetzt mal zu den News. Da war was Interessantes, und zwar, es gibt neue Keep-Funktionen im Line-Messenger. Wenn ihr schon in der Line-Community zugange seid, habt ihr euch bestimmt schon mal gefragt, was dieses Keep-Feature ist. Da könnt ihr Sachen speichern aus den Chats heraus und aufheben. Ja. Aber das wurde jetzt massiv ausgebaut. Man kann jetzt Kollektionen anlegen und dort dann in diese Kollektion alle möglichen Sachen aus Chats oder auch hochladen eintragen. Ja? Beispielsweise also Fotos und Videos, Links, Notizen, sogar ganze Dateien sind möglich. Ja? Alles könnt ihr aufbewahren in diesem Keep. Bei Dateien gibt es eine kleine Einschränkung. Alles, was über 50 MB ist, wird nach einiger Zeit gelöscht werden. Alles andere wird aufgehoben, bis ihr das löscht. Was natürlich ganz, ganz toll ist, ihr könnt euch hier, wie gesagt, Kollektionen dann über bis zu 100 Kollektionen anlegen und könnt dann eben zu verschiedensten Themen eure Bilder, Texte und so weiter ablegen und sammeln in Alben und dann eventuell darauf zurückgreifen, wenn es erforderlich ist. Ich finde, die Idee ist super. Ja. Ich würde das auf jeden Fall nutzen. Es gibt nur ein einziges kleines Manko, das sich bis jetzt auch noch nicht ändert. Es gibt, die maximale Speicherkapazität dafür ist 1 GB. Das ist das Storage Limit. Mehr könnt ihr dann nicht speichern in Keep. Und das ist mir doch ein bisschen zu knapp, für das ernsthaft zu machen. Wenn ich da anfange, hier mein Archiv aufzubauen, ja, bin ich da ein halbes Jahr oder so, bin ich da drüber. Wenn ich doch vielleicht sogar früher noch, ja, stell dir schon mal vor, dass 1 GB, dann kriege ich ein 10 Megabyte Video geschickt, ja. Wenn ich 10 Videos speichere, habe ich schon 10% weg. Ja, also es ist doch, ne? Es ist wirklich nicht so gut. dahingehend und deswegen, ja. Also wenn ihr aber der Meinung seid, ein Gigabyte ist mehr als genug für Texte, ist es ja auch mehr als genug, muss man dazu sagen, dann ist das eine richtig coole Geschichte. Und wenn ihr euch zusammenreißt, nicht ganz so viel Videos beispielsweise teilt oder dort abspeichert, dann ist ja gut. Man kann diese ganzen Sachen auch quasi dann herunterladen, ja, auch das geht über diesen Keep-Screen und der dürfte bei euch auch schon online sein, das neue Keep. Und ja, somit wieder eine interessante, neue, gute Funktion hinzukommen, beziehungsweise eigentlich ist es ja keine neue Funktion, aber die wurde eben jetzt so stark verbessert, dass sie jetzt wirklich vernünftig einsetzbar ist. Eigentlich ist das ultimative Notepad, ja. Wenn ihr viel mit Line arbeitet, ist es eigentlich unverzichtbar, sowas. Unwiederbringliche Momente zu speichern, ja, finde ich ganz, ganz interessant. Ja, da muss ich auch gleich nochmal hier was gucken. Ja, habe mich gerade eben nochmal vergewissert, dass auch tatsächlich alles abspeicherbar ist. Ja, genau. Also man kann alles herunterladen und auch in andere Apps weiterteilen und auch in die Chats offline weiterteilen. Schöne Sache. Schöne Sache, schöne Sache. RCS in Frankreich und Großbritannien werden nun am Netzbetreiber vorbei nutzbar sein. Durch Google. Ja, also endlich wurde Google aktiv, zumindest mal in diesen beiden Ländern. Und macht das, was ich schon einigermaßen oder einige Jahre gesagt habe, ja, Messages muss erkennen, kann der Netzbetreiber RCS, und wenn nicht, muss das System selbst eingreifen und Multimedia-Nachrichten verschicken. Es kann jetzt sein, dass dann nur SMS verschickt werden, wenn kein RCS geht, denn dann werden einfach immer nur SMS verschickt, denn RCS wird so gut von wie von keinem Anbieter unterstützt und auch vor allem nicht in dem Format, in dem Messages das braucht, also Android-Messages. Oh. Jetzt machen die in Frankreich und Großbritannien genau das. Warum nicht auch woanders? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es in Frankreich und Großbritannien überhaupt keinen Provider mit RCS. Bei uns schon. Und die wollen es vielleicht bei uns nicht verscherzen. Ich denke nämlich schon, dass der Betreiber, ich glaube Telekom macht es, dass die vielleicht was dagegen hätten, ja, dass das passiert. Ich halte das alles aber trotzdem mittlerweile für einen riesen Mist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil RCS kann auch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Von daher ist es in der heutigen Zeit vollkommen unsicher, darüber zu kommunizieren. Jeder kostenlose Messenger ist besser. Hat bessere Sicherheitsvorkehrungen als RCS. Von daher halte ich das irgendwo nicht unbedingt für sinnvoll. Ja. Dr. Mario ist nun im Play Store vorregistrierbar. Ja, ich habe ja schon darüber berichtet, dass Nintendo Mario World als Remake wieder bringen will. Und zwar auf Android. Ganz interessante Geschichte. Also, ich sag mal, Dr. Mario World war einer der Vorreiter, was diese Same-Tile-Spiele da gebracht hat. Ja, also, das war zum Zeitpunkt, da war das gerade erst auf den Markt gekommen, sozusagen eine neue Idee. Ja. Und da war das natürlich auch schon ein bisschen populär geworden dann, ne, dadurch. Aber so richtig durchgeschlagen hat es vor allem in Europa nie. Ja, aber ich bin überzeugt davon, dass es auf Android vielleicht durchaus ein Erfolg werden kann. Auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt vorregistrieren, sodass ihr eine Benachrichtigung bekommt, sobald das Spiel dann auch für euch verfügbar ist. Was man bisher sieht, ist wirklich toll, interessant und das würde ich mir auf jeden Fall holen, sofern es nicht allzu teuer ist. Das wird sich dann zeigen, auch ob das Free-to-Play ist oder ob das mit einem Kauf eben dann zu haben ist. Mal sehen. Google Duo bereitet das Telefonieren zu Google Home Geräten vor. Ist ja sehr interessant, was ich da höre. Und zwar zu den Google Nest Hubs, als auch per Videocall, als auch zu normalen Google Home und Google Home Mini-Geräten als Audio-Call. Nicht schlecht, ja. Ist ja gut. Ja. Und nur warum bin ich nicht aus dem Häuschen? Ja, weil ich auf Amazon Echo umgestellt habe, ja. Und da geht es eh schon, ja, mit der App auf zum Beispiel den Echo Spot oder jetzt auch den neuen Echo Show 5, ja. Der wird Ende des Monats jetzt reinkommen, hoffentlich bald. Heute haben wir ja schon den 24. Dürfte also nicht mehr lange dauern, bis er bei mir eintrifft. Bin ich sehr gespannt. Und dann werde ich euch natürlich auch berichten. Da ist es auch möglich, mit Skype zu kommunizieren, aber eben auch über die integrierte Alexa Home App. Ja, also von daher etwas, was Alexa schon längst kann, geht dann jetzt eben auch per Google Duo. Trotzdem ist es eine gute Sache für Leute, die eben die Google Home Geräte haben und Google Duo installiert haben, ist es sicherlich auch eine absolut schöne Sache. Warum das nicht von Anfang an gegangen ist, ich weiß nicht. Neue Marke von Xiaomi. Mi CC oder Mi CC, je nachdem wie man das, ist ja immer ein Problem, ja. Wie spricht man eine chinesische Marke aus, die für den globalen Markt gedacht ist? Mi CC oder Mi CC? Ja, ja. Ich sag Mi CC, weil egal, ne? Warum muss ich alles Englisch aussprechen? Ja, soll das? Ja, auf jeden Fall soll diese Marke für jüngere Leute gedacht sein. Was daran jetzt, keine Ahnung, warum man für jede Zielgruppe irgendwie eine eigene Marke machen muss. Ja? Vielleicht ist es ja nicht cool genug, wenn der Oppi auch einen Xiaomi hat, ne? Und dann sagt der Junior, ich kann mich doch nicht mit dem Xiaomi blicken lassen, das ist ja für Oppis, ne? Ja, also muss eine Marke her, die möglichst nicht drauf schließen lässt. Ja? Also macht man dann so MyCC oder MiCC, das hört sich zumindest mal, wenn man es dann Englisch ausspricht, noch cool an. Also muss ja alles cool sein, genau, cool. Ja, lässig. Und ja, so ist das dann. Ja, man etabliert dann eine Marke und macht die dann auf Jugend. Ja, da macht man vielleicht noch ein paar nette, lässige Werbespots dazu. Yep, genau, wo dann sich so ein paar Teenies irgendwie wieder was trauen und ja wieder Sachen anstellen, ja, Straftaten begehen oder so, das kommt immer gut. Ja, jung, ne, muss man rebellisch, ja, Straftaten, ne, ist ganz klar. Ja, ist das so, ja. Oder man geht auf die politische Schiene, auch das kann man momentan ganz gut machen, ja. Ja, und vor allem dürfen nur Mädels das Handy in der Hand halten, ne, so ganz klar. Aber ja, ich meine, gut, warum macht es Xiaomi? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die ja auch in China und auch weltweit irgendwie eine Art Problem, ja, ein Markenproblem, ein Imageproblem, auch das könnte sein. Und deswegen, ja, ne? Wohin der Trend geht, sieht man auch. Also Xiaomi sagt selbst in einem Blogpost, ja, dass CC, also CC, steht für verschiedene Arten von chic, cool, colorful, creative. Ja. Also, ne? Chic, cool, colorful, creative. Genau das, was ich gesagt habe. Ja. und zielt auf die globale junge Generation. Geil. Okay, gut. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn sie das machen. Ja, Aber okay, gut, ich halte es für Mumpitz, aber das ist ja wieder was anderes. Redmi K20 Pro wird international zu Mi 9T Pro oder Mi 9T Pro. Auch hier macht Xiaomi etwas, wo ich nicht ganz so nachvollziehen kann. Also ich weiß nicht, Redmi K20 Pro hat, das hat sich doch gut angehört. Vielleicht haben die Angst, dass jetzt in den USA dieses Red da stört. Oh, die Roten kommen! Ja, das ist sowas irgendwie in der Richtung. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Ne? Also, jetzt heißt das, international heißt das Redmi K20 Pro, jetzt Mi 9T Pro. Hm. Okay. Gut. Ändert sich aber auch nichts soweit an den technischen Daten für das Gerät. Ja? 4000 mAh Akku, 6,39 Zoll FHD Plus OLED Screen, Fingerprint Sensor im Display, ja, ein motorisierter Slider, also so ein Ding, wo ausfährt für das Front-Facing-Kameramodul. Entsprechend kommt es dann eben ohne Notch oder Kamera aus im Display. Snapdragon 855 mit einem 48 Megapixel Sony IMX 586 Prozessor als Primärkamera. Leider stehen jetzt nicht, welche Linsen da verbaut wurden. Es ist jedenfalls hier eine 3 Linse sind hier zu sehen, drei Linsen zu sehen, was für Kameras das sind, ist hier leider hier nicht zu sehen. Und das Ganze kostet in China etwas unter 400 Dollar. Das ist ein Hammerpreis für diese Ausstattung, richtig genial. Ob das Teil jetzt Mi 9T heißt oder K20 Pro, soll mir mal egal sein bei diesen Leistungsdaten. Von mir aus könnten sie das Ding einfach nennen Geil Pro. So ist es nämlich. Oppo wird seine Im-Bildschirm-Kamera, ja, am 26. Juni vorstellen. Da schaut die Fachwelt gespannt drauf, wie da das Ganze realisiert wurde. Bisher gibt es ja schon einige Bilder zu sehen, also zumindest mal, wie das so funktioniert an Videos. Wie die Qualität ist, wird dann eben ausschlaggebend sein. Mal sehen. Ein bisschen klar wird sicherlich Qualität verloren gehen, da es aber nur die Front-Facing-Kamera betrifft, dürfte das uninteressant sein. Also ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, dass da wirklich auch hier von Android Central mal wieder auf diese Tube gedrückt wird. Ja, da muss man, ich meine, das ist eine super geile Innovation, was da gemacht wurde. Ja? Wenn das Google machen würde bei seinen Pixel-Modellen, würde sich Android Central überschlagen, würde sagen, das ist eine neue Definition, das ist das absolute Nonplusultra, das Beste und Innovativste, das es jemals auf der Welt gab und hin und her, ja, die Erfindung des Rads ist uninteressant geworden hier in Display-Kameras, das ist die Zukunft. Ja, und lauter solche Sachen würde man dann lesen, ne? Aber es ist ja Oppo, es ist ja was aus China, ne? Also heißt es, man muss da schon eine qualitative Abstriche machen. Für ein Selfie, wollen die mich verkohlen bei Android Central oder was? Ja? Blödsinn, sage ich dazu. Ja? Die Qualitätsunterschiede können da nicht so groß sein, als dass es jemand, der ein Selfie macht, irgendwie interessieren würde. Also, sorry. Naja, okay, wie auch immer. Es wird vorgestellt werden, die Amerikaner und eigentlich alle werden dann wieder sagen, ne, ja, was will man auch erwarten von den Chinesen, ja, die haben halt was gemacht, ne, aber ja, es funktioniert halt nicht richtig, weil die Qualität ist, ja, ist etwas schlechter von den Bildern und deswegen, naja, kann man das vergessen, aber ansonsten, ja, gut, nette Spielerei, so. Ja? Und, gut. Was schon frustrierend, muss ich sagen. Schon frustrierend. Ja. Telegram bietet neue Funktionen. Und ich bin ehrlich momentan am Überlegen, ob ich das nicht mal installieren soll, so als Zweit-App. Ja? Weil die haben hier eine richtig geniale Funktion oder richtig geniale Funktionen hier hinzugefügt. Und zwar ist das, um lokale User hinzuzufügen. Also Leute, die in der Nähe sind, hinzufügen, ja, indem man sieht, wer diese Sektion, also diesen Bereich, ja, nach Leuten in der Nähe suchen, gerade auch geöffnet hat. Damit ist es, ich finde, das ist der Hammer. Damit stehen so viele Möglichkeiten offen. Ja. Man kann sich leicht miteinander verbinden, gleichzeitig. Und es ist natürlich auch möglich, nicht nur mit der Funktion, sondern jetzt auch so, dass man Kontakte hinzufügt, ohne dass die Telefonnummern sichtbar sind. Ja. Zusätzlich kann man sogenannte Local Communities hosten. Das heißt, dass diese Gruppen standortbasierend sind. Also das heißt, wenn sich jemand mit Telegram dann zum Beispiel an dem Standort befindet, dann hat er Zugriff auf die Gruppe. Ist er nicht an dem Standort, kann er in dieser Gruppe nichts machen. Ist doch, ich finde, das ist super. Das sind wirklich neue Möglichkeiten, die es da gibt, ja, wo man dann zum Beispiel sagen kann, ja, hier eine Gruppe für den Ort, ja, mache ich hier auf, und das ist richtig cool. Wirklich nicht schlecht. Können jetzt Gruppen und Channels übergeben werden, ja, an andere Admins, wenn man zum Beispiel eine Gruppe eben abgeben will, wenn man keine Lust mehr hat, aber die trotzdem nicht einstampfen will komplett. Auch das ist nicht schlecht. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten hinzugefügt. Beispielsweise kann man jetzt noch Message Previews für spezielle Chats den Notifications unterbinden, also in den Benachrichtigungen, dass die nicht angezeigt werden. Praktisch, wenn man zum Beispiel nicht haben möchte, dass ein Chat, der jetzt irgendwie, ja, sagen wir mal, kritisch ist, vielleicht was Geschäftliches oder so, dass das nicht hier in den Benachrichtigungen erscheint mit Kurztext, damit es sicherer ist. Finde ich alles wunderbar. Und so langsam wird Telegram richtig interessant, was die Funktionsmöglichkeiten angeht. Ich muss dazu sagen, also wenn es möglich ist, dort jetzt auch außerhalb lokalen Gruppen eben Leute hinzuzufügen, ohne die Telefonnummer zu kennen, das ist für mich die Grundvoraussetzung. Also meine Telefonnummer gebe ich ja nicht einfach so raus. Ja, und die muss auch vollkommen unabhängig vom Chat sein, zumindest in dem Sinne, dass ich die nicht weitergeben muss, ja, wenn ich mit jemandem chatten will. Ja, sonst, das geht so nicht. Sonst werden grundsätzlich halt nur die Leute chatten können mit mir, denen ich auch die Nummer geben würde, die Telefonnummer geben würde. Ja. Da ist das wichtig, dass das geht. Und so langsam ist es dann, wie gesagt, recht interessant mit diesem Programm. Ich werde mir es, wie gesagt, mal anschauen. Interessant auch oder gut auch, dass Telegram auch über F-Droid herunterzuladen ist, also nicht nur über den Play Store. Also auch für die Zukunft ist man da gewappnet. Auch als Huawei und Honor-Besitzer. Ja. Gut, dann komme ich mal zu der Community. Und zwar, das jetzt, okay, geht. Update von 17 Huawei-Geräten, ja. Das hat hier jetzt zuerst gepostet. Der Chris hat es zuerst gepostet in der Community. Ich habe hier noch was verlinkt. Und zwar geht es darum, dass 17 Geräte insgesamt, ja, ein garantiertes Update oder garantierte Updates weiterhin bekommen werden. Ja, das ist nicht schlecht. Auch das Versprechen, dass weiterhin Facebook, WhatsApp, YouTube, Gmail, Instagram und so weiter funktioniert. Ja, gut, bei so Sachen wie WhatsApp und Instagram und Kram, ja, und Facebook, da habe ich keine Bedenken, weil gibt es ja auch schon im Huawei Store, selbst ohne. Android offiziell, ja. Aber gerade YouTube und Gmail, dieses Versprechen, das dürfte für viele Nutzer interessant sein und eben halt, dass es regelmäßig Updates gibt, beziehungsweise dass es überhaupt Updates gibt, ja. Und dass auch aktuelles Android da drauf bestehen bleibt. Ja. Dieses Versprechen wird gegeben und zwar so gut, wie es jede Firma nur geben kann. Nämlich mit dem Versprechen, wenn das nicht möglich sein sollte, kriegt ihr 100% des Kaufpreises zurück. Also euer Kaufpreis kriegt ihr zurück. Ja. Mehr kann ja eine Firma nicht versprechen mit der Garantie, als es auch auszubezahlen dann, wenn was schief gehen sollte. Aber das machen die natürlich nicht, wenn die nicht sicher sind, dass es auch funktioniert, dass sie das nicht machen müssen, weil ganz klar, das würde selbst Huawei dann in die Bredouille bringen, wenn die allen Leuten ihr Geld zurückgeben müsste, ja, wäre äußerst übel. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass Huawei natürlich Wege gefunden hat. Es gab auch immer wieder solche Aussagen wie, wenn Huawei nur noch Zugriff auf die Kern Android, also AOSP, hat, dann gibt es ja keine Updates mehr. Das ist falsch. Natürlich ist das falsch. Die können sich jederzeit die aktualisierten AOSP-Varianten herunterladen und selbst die Sachen updaten. So sieht es aus. Ja. Es gibt natürlich Einschränkungen bei Prozessoren etc., ganz klar, mit Updates, aber das ist ja eh schon immer Sache vom Hersteller gewesen, nicht etwa von Google. Außer man hat ein Pixel-Gerät. So sieht eben die Sache aus. Und das ist auch der Grund, warum wir ja auch seit Jahren, es scheint auf einmal, die ganze Presse scheint es auf einmal zu vergessen, ja, dass wir seit Jahren jammern wegen Android-Updates bei allen anderen Herstellern, außer bei Google direkt. Bei den Nexus-Geräten früher und jetzt bei den Pixel-Geräten. Ja. Weil nämlich nicht Google entscheidet, wann und wie und ob ein Update kommt, sondern der Hersteller dieses Gerätes und der macht auch diese Updates. Und ehrlich gesagt ist es vollkommen wurscht, ja, ob Huawei nur noch über das AOSP die Updates ziehen kann oder nicht. Das spielt keine Rolle. Ja. Und Huawei sitzt in China. Wenn die wollen, dann robben die entsprechend Basebands oder sonstiges, robben die runter und verteilen es und fertig. Die möchte ich sehen, die da hingehen können und können das in China Huawei verbieten. So sieht's aus. Also sowas wie die Modder auch machen, ja, mit dem One-Click-Installation, ja, wo es da gibt für verschiedene Mods, weil offiziell ist das so, diese Mods, die haben ja keinen offiziellen Play-Store-Zugang. Also was macht man? Man installiert Versionen, ja, also das ist so eine Grauzone von eben diesen Google-Apps, die es normalerweise für diese Mod gar nicht gibt und dann laufen die halt da, ne? Ja, wer sollte Huawei davon abhalten, das zu tun? Ne? So sieht's aus. Okay, Moment, jetzt habe ich hier wieder das zugemacht. Ja, da war noch was. Bodycam-Aufnahmen, ja, das war, von wem war denn das? Auch der Chris hat es gemacht, ne? Die Bundespolizei speichert die Bodycam-Aufnahmen in Amazons AWS-Cloud. Ja, also ich sehe das jetzt nicht problematisch, ja. Ich habe schon immer gesagt, besser die Daten bei Leuten speichern, die davon Ahnung haben, wie man ein System sichert, als wenn man das bei irgendeinem Admin denkt, es ist sicherer, nur weil der nicht von bös Google, bös Amazon ist, sondern weil der es geschafft hat, einen Server aufzusetzen, ja, und dann denkt man gerne, das ist der Gute, tja, aber wenn der Gute eben nicht zum Beispiel nicht die Fachkenntnis hat, und das haben die wenigstens, sage ich ganz klar, einen Server heutzutage abzusichern, ist nichts, was man so nebenbei macht, dann braucht man 24 Stunden Controlling, ja, so einfach geht es nicht mehr. Wenn ein Angriff, solange kein Angriff kommt, ist alles wunderbar. Wenn ein Angriff kommt, schmieren die meisten Server ab. Da muss man schon solche Giganten sein wie Google oder Amazon, dass eben hier, dass die Daten relativ sicher sind. Ja. So sieht es aus. Also von daher ist mir das ehrlich gesagt vollkommen wurscht und schockiert mich auch nicht. Im Gegenteil, mich würde eher schockieren, wenn das heißen würde, Bundespolizei speichert Bodycam-Aufnahmen auf eigenem Server. Dann wäre ich wirklich beunruhigt bei unseren Technikverstehern. Gerüchte um Huawei-Patente, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Auch da hat der Chris hier gepostet, man kann nur hoffen, dass die Meldung falsch ist. Das wäre in meinen Augen widerwärtig. Meldung von Giga.de besagte, Schlag ins Gesicht, USA wollen Huawei das Wertvollste nehmen, sprich die Patentansprüche des Konzerns sollen nicht mehr durchgesetzt werden können. Hintergrund wäre der, dass Huawei unter Umständen Patente eben nehmen wird, um amerikanische Firmen daran zu hindern, weiterhin Sachen zu produzieren, für Dinge, die eben Huawei patentiert hat. Da hat Huawei das Recht dazu, würde ich auch an Huawei's Stelle tatsächlich machen. Schließlich ist das ein Handelskrieg und damit kann auch eben Huawei in diesem Krieg eben auch die Waffen nutzen, die sie haben. Das sind in dem Fall die Patente, übrigens die einzige Waffe, die sie haben. Wenn jetzt die USA die Patente quasi aberkennen würde oder nicht mehr durchsetzbar wären, dann wäre das faktisch das Ende jeglicher Vertrauensbasis, jeglichen Handels und jeglicher technischer Entwicklung. Ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Wahrscheinlich wird man es bei uns natürlich wieder alles so drehen, dass es ja nicht so schlimm ist, weil es ja der Gute ist. Ne? Trotzdem, ich glaube, dass diese Gerüchte um diese Huawei-Patente, dass die hier nicht mehr durchgesetzt werden können, eher eine Fake News ist, die darauf basiert, dass irgendein republikanischer Hillbilly, ja, in den USA als Politiker das irgendwie mal gesagt hat. Ja, ich meine, man kann viel sagen, als auch als Politiker. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass das dann auch tatsächlich so gemacht wird. Daraus wird dann halt gerne mal gemacht, ja, Schlag ins Gesicht, die USA wollen Huawei das Wertvollste nehmen. Die USA ist dann halt einzelne Hillbilly, ne? Der am liebsten China jetzt in den nuklearen Holocaust schicken würde, ja, habe ich so das Gefühl. Ja. Gibt anscheinend tatsächlich Menschen, die in den USA fordern, hier Russland und China endlich mit den Nuklearwaffen wegzufegen von der Erde, die gibt's wirklich. Zum Glück sind das eben Menschen, die zwar große Regen schwinden können, auch als Politiker, aber eben nicht ernst genommen werden und das passiert dann eben auch nicht, ja. Ihr glaubt gar nicht, was es für Menschen auf der Welt gibt, nicht nur in den USA, muss ich auch dazu sagen, ja. Weiß nicht, wie viele russische und chinesische Mitglieder in der Regierung haben wollen, dass die USA in einem Atompilz verglüht, ja. so ist es nun mal, ja. Und hier wird halt eben die Schlagzeile draus, dass es eben ein Fakt wäre. Nur weil das irgendein Depp gesagt hat, ja, dass die das eventuell machen wollen. Keine Ahnung. Also deswegen würde ich mal sagen, erstmal ruhig bleiben. Momentan lese ich so viele Gerüchte und auch FAT, was gestreut wird. Also diese Angst, die Unsicherheit, ja, die hier gesät wird. Weiß nicht, ob sich die westliche Presse mit Donald Trump oder was weiß ich, mit den Amerikanern verbunden, irgendwie verschworen hat oder verbunden hat, ob die bezahlt werden von denen oder ich weiß nicht genau, was da los ist. Man muss ja nicht immer das Schlimmste denken, vielleicht sind die einfach nur zu dumm für das zu begreifen, was gerade abgeht, ja, das soll auch mal vorkommen. Aber auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, als ob hier auch vielleicht aus Sensationshascherei immer mehr unwahre oder übertriebene Dinge dargestellt werden, die so nie kamen. Deswegen hat ja auch Huawei jetzt groß auf dem Blog einige Sachen klargestellt und gibt auch eben ganz klare Garantien. Also wenn ihr mal irgendwo lest, dass bald euer Huawei-Handy oder wenn ihr euch jetzt im Geschäft ein Huawei oder ein Honor-Handy kauft, ja, dass es dann bald kein Android mehr drauf gibt, dann ist das falsch. Das hat Huawei öffentlich gesagt und garantiert, dass das nicht so ist, dass ihr nach wie vor Android habt bei jedem einzelnen Gerät. Deswegen kann ich euch den Kauf von Huawei und Honor Geräten uneingeschränkt empfehlen. Alles andere ist Lüge und Fake News und hat nichts mit der Realität zu tun. Guckt's nach. Eine Firma gibt euch diese Garantie, ja, und damit basta. Okay? Aber es kommt halt nicht so gut, wenn das in der Presse steht, weil dann werden ja alle beruhigt. Und nächstes Thema jetzt, dann schreibt man lieber, ja, bald verliert ihr alle euren Android-Zugang, euren Play Store, wenn ihr jetzt ein Huawei-Handy kauft, seid ihr des Todes, ja, und so weiter. Das, sowas bringt halt offenbar mehr Leser, weil dann Panik, Chaos, es muss ja alles über Panik und Chaos gehen, ne? Genau, aber dann Blogger und YouTuber mit Fake News und Hassreden hier beschimpfen, ja, ich weiß nicht, es sind doch auch Hassreden, wenn man eine Firma dermaßen in der Öffentlichkeit diskreditiert, wie die Presse das momentan mit Huawei und Honor macht und immer wieder auch Spionage mit ins Boot wird, ohne jegliche Beweise, nur weil es ein deppischer Ami gesagt hat, ja, heißt es dann auf einmal, das soll wahr sein? Ich würde der NSA und der CIA noch nicht mal meinen Geldbeutel zur Verwahrung geben, so viel traue ich denen, okay? Was die sagen, Blödsinn. Die sagen das, was die amerikanische Wirtschaft, was der amerikanischen Wirtschaft gut tut und nicht, was die Wahrheit ist. So. Virenkiller auf dem Smart TV war dann auch noch das nächste Thema. Wo kam das her? Ich glaube, das war vom Moment, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Genau, vom Andi, ja. Er hat was gepostet, habe ich gedacht, ich lese das nicht richtig, da hat er nochmal einen Link gepostet, habe ich nochmal geguckt, Wahnsinn. Samsung empfiehlt nun auf seinen Smart-TVs regelmäßig Virenchecks laufen zu lassen. Ja. Hä? Also, ist er mal so. Wenn Samsung empfiehlt, Virenchecks laufen zu lassen, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Oder es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist Mumpitz, ja, und die haben vielleicht irgendeinen Vertrag mit dem Virenhersteller, Antivirensoftware, ja, die man sich jetzt installieren soll. Oder man kann das TV als Dump-TV runterstufen, also einfach das Samsung-Konto löschen, die Smart-TV-Funktionen abschalten, das funktioniert, das Smart Hub abschalten und stattdessen dann eben sichere Geräte wie Fire TV und so weiter hinten an die HDMI-Buchse dran schließen, auch Chromecast und so weiter, dann braucht man eh kein Smart TV mehr. Also, das Spike schreibt dann auch mit einer gewissen Ironie oder mit einem gewissen Sarkasmus, was ich daraus lese, mit dem Smiley, ist alles für die Verbesserung der User Experience. Genau, ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ja, natürlich, genau, dann ist es natürlich was anderes. Ja, genau. Nun gut. So, jetzt komme ich mal zur App der Woche. Jetzt gucke ich mal, wie viel Zeit ich noch habe. Okay, eigentlich müsste ich jetzt noch längere Zeit sprechen. Vielleicht mache ich es auch. Eigentlich sollte eine ganz andere App der Woche werden. Die wird nächste Woche App der Woche. Deswegen sage ich auch jetzt noch nicht, welche das war. Aber dann kam gestern, gegen Abend, ein wunderbares Spiel auf dem Markt. Harry Potter Wizards Unite ist jetzt verfügbar in Deutschland. Ich habe mir das gleich heruntergeladen, habe natürlich gleich gezockt. Ne? Und zwar so viel, wie es geht. Ich muss sagen, es wird den Ansprüchen gerecht. Ja, ich kenne ja schon viele Jahre jetzt dieses Pokémon Go. Und das spiele ich auch immer noch, werde ich auch immer noch spielen. Und im Prinzip ist, das kann man durchaus sagen, nach dem, was ich da jetzt gesehen habe und probiert habe, man kann auf jeden Fall sagen, Harry Potter Wizards Unite ist Pokémon Go im Harry Potter Universum. Aber gut gemacht im Harry Potter Universum. und die Sachen gut ersetzt. Beispielsweise sind die Eier, die man ausbrüten muss bei Pokémon Go. Dann braucht man Brutmaschinen. Dort werden die Eier in die Brutmaschinen dann reingepackt. Und dann muss man laufen gehen, ja, draußen rumlaufen, ja. Und wenn man dann entsprechend, je nachdem, was für ein Ei man da brütet, gibt 2 Kilometer, es gibt aber auch 10 Kilometer Eier und noch zwischendrin. Und so viel muss man dann laufen und dann schlüpft das Ei und wunderbar. Und wie gesagt, man braucht diese Brutmaschine dazu. Eine Brutmaschine ist immer dabei. Man kann sich Brutmaschinen zum Beispiel kaufen oder bei Aktionen oder Ähnliches auch mal bekommen und dann entsprechend mehr Eier ausbrüten. Und bei Harry Potter sind das Portschatullen. Und mit einem Schlüssel kann man diese Portschatullen aufschließen, ja, und die bringen dann einem, so hieß es dann, an einen anderen Ort. Die Übersetzung ist allerdings noch ein bisschen komisch gehalten. Es könnte auch sein, dass dann eventuell Gegenstände von einem anderen Ort kommen. Ja, also sowas könnte es sein. Weiß ich noch nicht genau, wird sich zeigen. Ja. Und diese Portschlüssel, da gibt es einen Portschlüssel, den hat man immer. Dann kann man so oft nutzen, wie man will. Ja. Und andere Portschlüssel kann man dann kaufen. Nicht Portschlüssel, also Schlüssel für diese Portschatulle. Und die kann man dann kaufen. Ja, und damit dann diese Portschatullen öffnen, indem man entsprechend lange, je nach Portschatulle, läuft. Auch da 2 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer und so weiter. Ja, also es ist genau dasselbe. Ja, bloß halt im Harry Potter Universum. Gut gemacht. Tolle Sprachausgabe, muss ich sagen. Tolle Sprachausgabe in Deutsch. Wunderbare Synchronsprecher. Bei manchen Charakteren sind es auch, hört sich zumindest so an, die Originalstimmen aus den Filmen. Ja, die Synchronsprecher. Wahnsinn. Und der Ablauf ist ähnlich wie bei Pokémon. Man läuft eben rum, fängt verschiedene Geschöpfe, aber auch man führt Aufgaben aus, wie zum Beispiel Befreien von Hogwarts-Schülern, Aufstöbern von Gegenständen, man kann auch Spuren dunkler Magie nachgehen. Ja, da muss man dann wieder zu einem bestimmten Bereich hinlaufen. Es gibt sogenannte Pubs, das sind die Pokestops. Die Arenen sind ebenfalls vertreten, ich weiß jetzt nicht mal genau, wie die heißen. Und die Stops und Arenen entsprechen denen von Pokémon Go. Zwar nicht alle sind da vertreten, also nicht alle Arenen beispielsweise sind in Harry Potter zu sehen, auch nicht alle Stops sind in Harry Potter zu sehen, aber die meisten Punkte. Ich habe auch, so meine ich zumindest, das muss ich aber nochmal überprüfen, auch einen neuen Stop gesehen, den es in Pokémon Go gar nicht gibt. Ja, aber da muss ich, wie gesagt, nochmal schauen, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht oder ob das nur ein anderes Bild ist. Ja. Ja, und so ist es dann eben, kann man dann eben dieses Spiel spielen. Für Stubenhocker ist das nichts, genau wie Pokémon Go. Man kann zwar einiges schon daheim machen, also es erscheinen extrem viele Gegenstände. Ich weiß nicht, ob das immer so sein wird, also oder ob ich jetzt nur Glück habe. Bei mir erscheint alles voll mit Sachen, mit Gegenständen, ja. In regelmäßigen Abständen und ruckzuck war auch meine Magie erschöpft und dann muss man wieder Magie entweder kaufen mit Goldmünzen und Goldmünzen gibt es natürlich gegen echtes Geld, ja, oder man sammelt eben Energie, Magie-Energie durch draußen herumlaufen, abgrasen von Pokestops und so weiter und so weiter. Also diese Magie, die man da hat, das ist nichts anderes als Pokebälle. Auch die Beeren gibt es in Formen von Tränken. Aber ihr müsst die Tränke selbst brauen mit Gegenständen, die ihr findet. Das ist neu und damit eine schöne Verbesserung. Also ihr müsst Tränke brauen, die ihr dann verwenden könnt, Aufgaben oder Monster einfacher einzufangen, ja, und zu bekämpfen im dem Spiel. So sieht's aus. Und die Präsentation ist sehr gut gelungen. Die Atmosphäre stimmt absolut. Die Originalmusik von den Harry Potter Filmen wird verwendet. Ja, sehr schön gemacht. gut umgesetzt. Auch die Karte, die offenbar von OpenStreetMaps eingespeist wird, hat tatsächlich optisch Bezug zu Harry Potter. Es sieht alles sehr schön aus, rustikal. Den Avatar kann man entsprechend anpassen und so weiter und so weiter. Insgesamt gesehen muss ich sagen, es ist richtig schön und das macht Laune für das weiter zu spielen. Ja, auch wenn ich jetzt schon sehe, dass es sehr, sehr, sehr aufwendig wird. Das wird auf jeden Fall fordernder und aufwendiger als Pokémon Go werden. Also bei Pokémon Go gibt es relativ wenig verschiedene Abläufe. Also das heißt, man läuft rum, dann tauchen Pokémons aus, die tut man fangen und da ist der Ablauf immer gleich. Ja. Nicht so bei diesem Harry Potter Wizards Unite. Da habt ihr so viele verschiedene Sachen, die ihr unterwegs machen könnt. Auch verschiedene Kategorien, Monster, Hogwarts-Schüler, Feinde, die ihr bekämpfen müsst, Sachen, die ihr finden müsst, Gegenstände, die ihr zum Brauen von Getränken brauchen, aufzusammeln und. Und die alle haben irgendwie einen etwas anderer Ablauf. Also das ist auf jeden Fall etwas, was mehr Zeit beansprucht, würde ich mal sagen, oder zumindest mal mehr Arbeit macht, ja, als das Spielen von Pokémon Go. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Deswegen weiß ich noch nicht mal, obwohl mir das Spiel extrem gut gefällt und ich das absolute Spitzenklasse finde, sodass es für mich diese Woche nur eine einzige Möglichkeit gab, Harry Potter Wizards Unite zur App der Woche zu machen. Ein besseres Game in dieser Größenordnung werdet ihr so kaum finden, ja, weil es eben, das ist monumental. Das ist so monumental wie damals Pokémon Go. Ob es so viel Spieler anzieht, weiß ich nicht. Habe ich noch keine Gelegenheit gehabt, das zu überprüfen. Ja, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Aber es ist faszinierend. Es ist super schön gemacht. Es gefällt mir optisch. Sogar besser als Pokémon Go. Und Niantic hat offenbar noch was gelernt. Man kann nämlich, wenn man mit dem Wi-Fi verbunden ist, noch Spieldaten zusätzliche herunterladen. Und die haben sage und schreibe über 3 GB. Das heißt, das Spiel hat fast 4 GB, wenn ihr das komplett runterlädt auf euer Smartphone. Und das wird ein riesiger Vorteil sein bei schlechter Netzverbindung, denn das größte Problem, was Pokémon Go hat, ist, dass ihr sehr oft keine Netzverbindung kriegt, die Netzverbindung während dem Kampf abbricht und dadurch verliert ihr die Kämpfe oder werdet aus der Arena geschmissen oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist extrem frustrierend, weil eben jedes bisschen muss heruntergeladen werden, direkt online mit der Netzverbindung. Das ist so nicht mehr notwendig. Ihr braucht die Netzverbindung zwar, um in Echtzeit die Daten zu übertragen, aber es müssen sonst kaum Daten übermittelt werden. Und das heißt, ihr kommt auch mit relativ geringem Datendurchsatz, kommt ihr relativ weit bei dem Spiel. Ganz anders als bei Pokémon Go, bei dem jede Kartenansicht heruntergeladen wird, ja, über die Netzwerkverbindung. Und das sieht man dann als ganz klar, wenn man zum Beispiel irgendwo ist, wo die Verbindung schlecht ist, ja, nur 3G-Empfang, dann braucht die Karte länger. Wenn man Edge-Empfang hat, dann wartet man auch schon mal 3 bis 4 Minuten, bis die Karte aufgebaut ist bei Pokémon Go. Ja. Da gehe ich einfach mal davon aus, so wie ich das überblicke, wird da wohl die komplette OSM-Karte heruntergeladen für das Land, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und mehr, auch wie gesagt, Grafikdaten, Spieldaten, alles wird komplett heruntergeladen, braucht viel Platz, aber dafür wenig Übertragung, wenn ihr unterwegs seid. Und deswegen empfehle ich euch das auf jeden Fall, ja, ihr habt ja alle, weil ihr den den Uncast hört, auch alle genug Speicher, genug Storage, ja, weil ich habe das ja immer wieder, habe ich das euch gesagt, ne? Aktuelle Apps, es wird noch viel, viel schlimmer werden. 4 GB sind nur der Anfang, Leute. Das ist nur der Anfang, ja. Das wird noch schlimmer werden. Warte mal, wenn Google Stadia kommt und die Leute so richtig auf Gaming am Smartphone sind, dann sind 4 GB Games normal. Ja. Okay, aber ladet euch die Daten herunter und dann seid ihr unterwegs besser. Aber, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht 100%, ob ich es weiterspiele. Ich werde in der Community demnächst mal meinen Freundschaftscode veröffentlichen. Wenn ihr dann euch das installiert, könnt ihr da vielleicht auch mal verbinden oder so. Aber ich weiß noch nicht genau, ob ich das jetzt dauerhaft weiterspielen möchte. Weil Pokémon Go will ich auf jeden Fall weiterspielen. Und ob ich beide Games hier simultan zocken kann, das wird sich noch zeigen. Weil, wie gesagt, das wirklich Arbeit ist. Also Wizards Unite ist Arbeit. Ja. Da hat man sich früher gern bei Pokémon Go lustig gemacht. Ja, das ist immer das Gleiche, so voll simpel und so. Ja. Ja, aber das war vielleicht auch das Erfolgsrezept. Ob die Leute bereit sind, stundenlang Zeit zu investieren, um grundlegende Aufgaben zu erledigen, das wird sich zeigen. Ja. Manchmal ist simpel gar nicht so schlecht, das kennt man ja bei Erfolge wie Candy Crush, ne? Oder so, da ja einfach nur ein bisschen drauf rumdrücken auf dem Bildschirm, das macht unwahrscheinlich viel Spaß und dann kommt weiter und fertig, ja, simpel, as simple can be, ne? Aber das hier ist nicht so einfach, also das ist schon richtig, geht schon richtig so zwischen, eine Verbindung zwischen AR-Game à la Pokémon und Rollenspiel. Ja, mit dem Leveln von verschiedenen Sachen, ihr müsst eure Ausrüstung aufleveln, ihr müsst euch selbst aufleveln, ihr habt sogar einen Skillbaum, das ist unglaublich, wie bei einem RPG, ihr habt einen Skillbaum, wo ihr eure Fertigkeiten wählen könnt, und ihr könnt einen Beruf auswählen, Auror, Professor, Magiezoologie, ja, da habt ihr dann eben, wie gesagt, diesen Skillbaum und dann kriegt ihr Fertigkeiten. Das heißt, ihr müsst euch auch noch wirklich Gedanken machen, wie skill ich meinen Charakter. Das kennt man eigentlich nur von MMORPGs. Ja? Und das ist fast schon so aufwendig wie eben ein MMORPG. Und ob da jeder lustig ist, das zu machen, wird sich erstmal zeigen. Der erste Eindruck ist jedenfalls phänomenal gut für ein Handygame. Absolut top. Absolute Empfehlung, Harry Potter Wizards Unite im Play Store, kostenlos zum Herunterladen und bis jetzt sehe ich auch nicht, dass es irgendwie unfair wäre mit den Abläufen, und bei Pokémon Go war es sehr fair, man konnte das spielen auch ohne nur einen einzigen Cent jemals auszugeben, ja, und das ist fair. Und deswegen war auch Pokémon wahrscheinlich das eins von den, oder eigentlich das einzigste Spiel, bei dem ich jemals in-game was gekauft habe. Nicht schlecht. Harry Potter Wizards Unite. Schöne Sache, schöne Sache. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Infos, Anregungen, Kommentare habt, nur her damit. Die Line-Community, das ist der richtige Anlaufpunkt. Die Line-Community. Und den Link dafür und auch weitere Links und Informationen zu der heutigen Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Ja, immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und wenn ihr, um jetzt ein Geheimnis zu lüften, wenn ihr während der Sendung irgendwie so ein Summen gehört habt, ja, ich bin mal ruhig, dann tut mir leid, das ist diesmal kein Fehler vom Mikro oder irgendwas, ja, sondern das ist, weil hier so ein Arctic Cube da, oder wie das Ding heißt, da läuft, ja, weil ich schmelze hier gerade weg, ja, Scheißwetter, Entschuldigung. Ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, haltet euch kühl, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!